Erfolgsvoraussetzungen und Bruchstellen. Währungsunionen souveräner Staaten hatten meist eine kurzlebige und selten eine glückliche Geschichte. Sie funktionierten umso besser, je ähnlicher sich die beteiligten Staaten institutionell und in ihrer Mentalität waren. Auch war es hilfreich, wenn die Währungen durch das garantierte Austauschverhältnis zu einem Edelmetall miteinander verbunden waren. Bimetallische Standards, Gold- und Silberdeckung, hatten dabei allerdings Schwierigkeiten, weil die Preise von Edelmetallen im Verhältnis zueinander schwanken. Von den beiden europäischen Währungsunionen des 19. Jahrhunderts, der lateinischen Münzunion und der skandinavischen Münzunion, funktionierte letztere wegen der Ähnlichkeit der beteiligten Staaten und weil es sich um einen reinen Goldstandard handelte, wesentlich besser. Aber auch hier erwies sich als störend, dass die norwegische, schwedische und dänische Notenbank jeweils unabhängig voneinander Banknoten ausgeben konnten. Insoweit sich Währungsunionen bewährten, ergab sich diese Bewährung weniger aus dem Charakter als Währungsunion, als vielmehr aus der konsequenten Bindung an ein Edelmetall. Insofern war die bislang erfolgreichste Währungsunion die Dominanz des Goldstandards im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Es gab kein Wechselkursrisiko. Handel und weltwirtschaftliche Arbeitsteilung konnten sich in Bezug auf die Währungsfrage so entfalten, als ob es sich um einen einheitlichen Wirtschaftsraum handelte. Es gab keine Kapitalverkehrskontrollen. Das Kapital konnte frei dorthin fließen, wo es am nötigsten gebraucht wurde und die besten Anlagemöglichkeiten fand. Es gab für die beteiligten Länder einen wirksamen Zwang zu stabilitätsgerechter Haushalts- und Währungspolitik, weil übermäßige Außenhandelsdefizite, steigende inländische Preise oder fehlendes Vertrauen in die Solidität der Staatsfinanzen sofort zu Goldabflüssen und damit zu einer Schrumpfung der Geldmenge und schließlich auch der Wirtschaftsaktivität im Bereich der betroffenen Währung geführt hätten. Wegen des fehlenden Inflationsrisikos war das Zinsniveau sehr niedrig. Zwischen 1870 und 1914 kosteten zum Beispiel Hypothekendarlehen im Deutschen Reich durchschnittlich nur 4%. Das Zinsniveau war damit um 3,5 Prozentpunkte niedriger als der durchschnittliche Hypothekenzins in der Bundesrepublik von 1960 bis 1995. Allerdings beruhte der Goldstandard auf der freiwilligen Teilnahme der betroffenen Länder. Ein Austritt war somit jederzeit möglich. In Italien wurde die Goldeinlösungspflicht wegen staatlicher Finanzkrisen, erstmals anlässlich des italienisch-österreichischen Krieges 1866, mehrfach ausgesetzt. Und auch Frankreich setzte die Goldeinlösungspflicht 1870 anlässlich des deutsch-französischen Krieges bis 1878 aus. Damit hatte der Goldstandard ein Krisenventil, das in der Konzeption der Europäischen Währungsunion nicht enthalten ist. Nach der Logik des Konzepts war dies auch deshalb nicht nötig, weil es sich beim Euro um eine einheitliche Währung handelt, in der das gesetzliche Zahlungsmittel nur aus einer Quelle, der EZB, kommt. Die nationalen Notenbanken sind in währungspolitischer Sicht nämlich lediglich Vollzugsorgane dieser einheitlichen Geldpolitik. Den Experten war aber immer klar, dass die Eurozone kein optimaler Währungsraum im Sinne der Geldtheorie ist. Das bedeutet auch, dass die rein wirtschaftliche Abwägung zwischen den Vorteilen einer unabhängigen nationalen Geldpolitik und beweglichen Wechselkursen einerseits und den Vorteilen einer einheitlichen Währung andererseits aus rein wirtschaftlicher Sicht nicht zwingend für eine einheitliche Währung spricht. Und das macht die Schwachstellen bzw. potenziellen Bruchstellen der Konstruktion besonders bedeutsam.